Halleluja, Jesus, wir erheben dich, Herr, über den Nationen, Herr, und wir erheben dich heute Morgen über deinem Augapfel, Herr, dem Volk Israel. Und ich habe empfunden, der Heilige Geist führt uns gerade jetzt einmal in diese Richtung, dass wir wirklich uns noch eine Zeit nehmen, wo wir wirklich Fürbitte tun, auch für Israel, gerade jetzt, weil gesegnet sind die, die Israel segnen. Und ich möchte ganz kurz, wir können schon in Sprachen beten, aber ich möchte ganz kurz einfach einen Traum mitteilen, den jemand gehabt hat, die auch an diesem Wochenende hier ist. Und der Adam Thompson, mit dem Adam Thompson zusammen, der ja eine starke Gabe der Traumauslegung hat, haben wir das ausgelegt. Und außerdem hat der Adam Thompson noch eine Erfahrung dazu gehabt. Und es ist so, in diesem Traum war es so, dass ein christlich-orthodoxer Mönch oder Bischof, und das stand in dem Traum für etwas sehr Gutes, weil sie hatte kurz vorher eine Dokumentation gesehen über ein Kloster, wo die Mönche ganz stark Gott anbeten, Jesus anbeten, Fürbitte tun. Und dieser orthodoxe Mönch steht eigentlich für die anbetende Christenheit, für die Christenheit, die im Gebet steht, die in Fürbitte steht. Und dieser Mönch zeigte ihr im Traum einen Feigenbaum. Und wir wissen alle, wofür der Feigenbaum steht. Das ist das Volk Israel. Und er sagte, der Feigenbaum ist nicht so gesund. Dazu muss man sagen, dieser Traum ist vom April diesen Jahres. Also es ist lang bevor dieser Krieg begonnen hat. Aber dieser Mönch zeigt ihr den Feigenbaum und sagte, dieser Baum ist nicht so gesund. Nur etwa ein Drittel links war voller Feigen, aber rötlich und etwas schrumpfig, also nicht prall. Er nimmt eine der Feigen und öffnet sie, und da kommen zwei Schlangen aus der Feige und zischen und bäumen sich auf, und er, also der christliche orthodoxe Mönch, tritt etwas erschrocken oder eher konsterniert und die Gefahr richtig einschätzend zurück. Die Schlangen zischen sich gegenseitig an. Wir glauben, das steht einfach für die Spaltung, die momentan die letzten Monate sehr stark im Volk Israel war. Einfach die verschiedenen Lager in Israel, wer das verfolgt hat es mitbekommen, aber diese Spaltung, die im Volk selber war. Und diese Schlangen zischen sich gegenseitig an, sie haben unterschiedlich große Köpfe. Danach, also nachdem sozusagen diese Spaltung sichtbar war, krabbeln aus der am Boden liegenden Feige noch zwei schwarze Spinnen. Die Beine sind deutlicher als der Körper. Und da glauben wir, diese zwei schwarzen Spinnen stehen für diese massive Gefahr, die Israel droht aus dem Süden und aus dem Norden. Die Hamas auf der einen Seite, die Hisbollah auf der anderen Seite. Der Mönch steht für das fürbittende Volk Israel. Und wir sollen Fürbitte tun, und wir haben dadurch, durch diesen Traum und auch durch das, was Adam selber erlebt hat, haben wir drei Punkte oder vier Punkte für die Fürbitte, die ich euch ganz kurz sagen möchte, und dann wollen wir kurz in diese Fürbitte eintreten. Adam selber war vor ein paar Tagen im Geist versetzt nach Israel, in das Land Israel, und er hat dort gesehen im Geist, wie ganz viele Moslems zu Jesus gekommen sind. Und Halleluja. Und er hatte den Eindruck, dass das der Schlüssel ist, dass wir beten, dass viele Moslems in dieser Zeit, auch Terroristen und so weiter, dass sie zu Jesus kommen. Und er hat gesagt, er glaubt, dass zuerst eine Erweckung unter den Moslems passieren wird im Nahen Osten und dann unter den Juden. Und Epheser 2, Vers 13 bis 17 sagt ja, dass die zwei, also die Heiden und die Juden, werden eins, nur in Jesus Christus. Da ist Frieden, da ist Einheit, da ist Versöhnung. Und deswegen lass uns Folgendes beten. Lass uns zum einen für einen Geist der Fürbitte in der Christenheit, für das auserwählte Volk Gottes beten, weil dafür steht der Mönch in dem Traum. Ja, lass uns für einen Geist der Fürbitte beten, wirklich, dass die Christen ihre Verantwortung wahrnehmen im Gebet, und zwar kontinuierlich, nicht nur kurz aus dem Schock heraus, sondern wirklich kontinuierlich über Wochen, über Monate kontinuierlich in der Fürbitte bleiben. Lass uns das freisetzen. Lass uns zweitens beten für einen Geist der Buße und der Umkehr im Volk Israel, sodass seine Einheit und Stärke wiederhergestellt wird. Es sind zwei Pole, und ihr Lieben, so wie Israel geht, so geht auch der Leib Christi in der Welt, und wir sehen die Parallele. Es sind zwei Pole im Volk Israel, die sich zu zerreißen drohen. Das eine ist der total extrem säkulare Pol, also die Verweltlichung, und auch das sehen wir in der Christenheit, die Verweltlichung auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist es der religiöse Geist, ja? Und auch das sehen wir in der Christenheit. Also lasst uns beten um Buße und Umkehr, lasst uns beten, dass sie wirklich zum allein wahren Gott kommen, dass sie Jesus erkennen und dass das Volk Israel eins wird. Und genau das Gleiche beten wir für die ganze christlich geprägte Welt, genau das Gleiche, wie Israel so ist. Wenn wir für Israel beten, beten wir für uns. Also deswegen ist es sehr einfach, für Israel zu beten, weil du betest für dich. Okay, also lass uns beten. beten für diese Einheit, lass uns beten für die Umkehr, lass uns beten für die Buße und dann lass uns beten, dass viele, sowohl Moslems als auch Jesus, als auch Juden, eine Offenbarung von Jesus haben. Dass sie von Jesus träumen, dass sie Jesus sehen, dass sie Offenbarung bekommen. Er ist der Friedefürst. Durch ihn allein wird das Volk eins. Okay? Und dann lass uns beten, dass ein schneller Sieg über den Terrorismus erfolgt. Ein schneller Sieg ist wichtig, ohne dass es zu einem Flächenbrand kommt im Nahen Osten. Hesekiel 38 sagt, am Ende wird Gog und Magog aufstehen gegen Israel, auch aus dem Norden werden sie kommen und so weiter. Aber wir beten, dass das jetzt noch nicht passiert, damit die Ernte noch weiter eingebracht werden kann. Lass uns beten für ein weiteres Zeitfenster. Halleluja. Und dann lass uns zum Schluss, lass uns freisetzen, wirklich diese Offensive, ja, so wie das Volk Israel jetzt keine andere Wahl hat, als in die Offensive zu gehen, im Militärischen, so muss der Leib Christi weltweit geistlich in die Offensive gehen. Also lass uns diese geistliche Erweckungsoffensive im Leib Christi weltweit freisetzen. Okay, beginnt eure Stimmen zu erheben, beginnt eure Stimmen im Geist der Fürbitte zu erheben. Oh, Halleluja. Shekaralabasia nanamasanda karalabasia da da da da da. Oh, Rabasia da labashika da da basanda da da labashika da da da. Oh, Rabasia nanamashia da da da basanda da da da. Oh, Vater, wir danken dir für den Geist der Fürbitte, Herr, und des Gebets, Herr, der sich erhebt in dieser Zeit, Herr, der sich freisetzt in dieser Zeit, Herr, im Volk Gottes auf der ganzen Welt, Herr, Herr, zugunsten des Volkes Gottes, nach dem Fleisch, Herr, zugunsten des Volkes Israel, Herr. Danke, Herr, wir setzen diesen Geist der entschiedenen Fürbitte, der dranbleibenden Fürbitte, der voranpressenden Fürbitte, Herr, wir setzen ihn frei, Herr, in der Christenheit, Herr, in Jesu Namen, nicht nur heute, nicht nur morgen, sondern über Wochen, über Monate, über die ganzen nächsten Jahre, Herr, bis du wiederkommst, Herr, wir setzen diesen Geist der Fürbitte frei, Herr, in dem Namen Jesus, Herr, und Herr, wir beten, Herr, wir beten, Herr, wir beten, Herr, dass du kommst und dass du deine Hand legst auf den Nahen Osten, Herr. Wir beten, dass du kommst mit göttlicher Offenbarung, Herr. Wir beten, dass du kommst mit göttlichen Träumen, Herr. Wir beten, dass du kommst, Herr, mit übernatürlichen Visionen, Herr. Wir beten, Herr, dass du auf die Araber kommst, Herr, auf die Moslems kommst, Herr, dass sie Jesus erkennen, Herr. Herr, dass sie es leid sind, Herr, unter Terrorismus, Gewalt und Krieg zu leben, Herr. Und dass sie sich ausstrecken in dieser Zeit, Herr, nach dem Friedenfürst, Herr. Danke, Jesus, Herr, komm auf sie mit deiner Kraft, Herr. Komm auf sie in Gaza, komm auf sie im Libanon, komm auf sie im Iran, Herr, komm auf sie in all den umliegenden arabischen Nationen, Herr. Fall mit deinem Geist. Oh, komm, setz uns frei. Fall, fall, Heiliger Geist. Oh, fall mit Offenbarung. Oh, fall mit Offenbarung. Siehst die Spaltungen, Herr, die waren in den letzten Monaten, Herr, und in den letzten Jahren, Herr. Du siehst die Pole, Herr, von Verweltlichung, Herr, und religiösem Rigorismus auf der einen und auf der anderen Seite, Herr. Und wir beten, Herr, dass du mit deinem Geist kommst, Herr, mit deinem Geist der Versöhnung, Herr, mit deinem Geist der Einheit, Herr, mit deinem Geist der Stärke, Herr, mit deinem Geist der göttlichen Vision, Herr, für die Ziele und Zwecke Gottes, Herr, die du mit diesem Volk hast, Herr. Fall, Heiliger Geist, fall, Heiliger Geist, komm auf dein Volk, Herr. Lass sie dich erkennen, Herr. Lass sie dich erkennen, Herr, in dieser Zeit. Gib ihnen deine Stärke, Herr, und bring sie in die Offensive, Herr. Halleluja, wir rufen deinen Sieg aus, Herr. Herr, wir rufen einen schnellen Sieg aus, Herr. Einen schnellen Sieg über den Terrorismus, Herr. Herr, wir rufen einen schnellen Sieg aus über den Terrorismus. Wir rufen Auslöschung des antisemitischen, antijudaistischen Terrorismus über dem Nahen Osten, Herr. Wir sprechen frei, Herr, den Geist des Friedens, Herr, den Geist der Kraft, Herr, den Geist der Liebe, Herr, den Geist der Herrlichkeit, Herr. Oh, Halleluja! Halleluja! Halleluja! Oh! Yes, Lord! Yes, Lord! Yes, Lord! Oh! Woo! Yes, Lord! Oh! Lass uns noch einmal durch den Siegesschall Gottes, den Siegesschall der Herrlichkeit über Israel und im Nahen Osten ausrufen und über der ganzen Welt im Leib Christi. 1, 2, 3. Yes! Sagst du irgendjemand in deiner Nähe, Jesus hat den Sieg. Halleluja. Wow. Ultimativ. Halleluja. Halleluja. Und mit diesen Worten gehst du zum Platz, und wo du noch 2, 3 Leuten begegnest, und du sagst jedem, dem du begegnest, sagst du, Jesus hat den Sieg. Amen. Wo auch immer er steht oder wo auch immer er ist, sag ihm, Jesus hat den Sieg. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh, herzlich willkommen nochmal auch von meiner Seite aus. Ich glaube, wir haben vorher noch nicht gefragt, wer heute Morgen das allererste Mal in einer Glory Live Veranstaltung ist. Ihr kriegt immer ein kleines Geschenk von uns. Also streckt mal ganz kurz eure Hände aus. Wer ist zum allerersten Mal in einer Glory Live Veranstaltung heute Morgen? Streckt eure Hände aus. Die Ordner kommen vorbei und geben euch die Geschenke. Okay, also geben wir ihm einen kräftigen Applaus. Heißen wir sie willkommen. Da oben auf der Empore sind auch eine ganze Reihe. Also ihr Ordner, macht schnell. Überall. Leute, die ihre Hand gehoben haben, macht schnell da oben. Halleluja, okay. Hier unten sind auch noch einige. Halt einfach eure Hand so lang ausgestreckt, bis die Ordner bei euch sind. Okay, und dann macht euch bereit jetzt für diese besondere Zeit, weil heute Morgen haben wir noch einmal, also noch nicht das letzte Mal, aber ein weiteres Mal. Halleluja. Wie von euch haben Katie Sousa gestern Abend schon genossen? Halleluja. Preist den Herrn. Heute Morgen gehen wir noch ein Stück tiefer, weil wir wollen wirklich sicherstellen, dass wir an diesem Wochenende, dass jedes Hindernis dafür, dass du voll als ein Sohn, als eine Tochter Gottes voll abgehen kannst, in der Herrlichkeit Gottes voll in der Offensive abgehen kannst. Wir wollen jedes Hindernis dafür entfernt sehen. Amen. Halleluja. Preise. Und da hinten sehe ich, da suchen Leute noch Plätze. Hier in der Mitte sehe ich einige freie Plätze. Könnt ihr schauen, da wo die Plätze nicht eingenommen sind. Aber hier ist zum Beispiel noch ein freier Platz. Könnt ihr mal kurz eure Hand ausstrecken, wenn bei euch ein freier Platz in der Nähe ist, weil dann können die Leute dorthin geführt werden. Achso, das ist das Café-Team. Okay, alles klar. Aber hier sind zum Beispiel noch Plätze frei. Also hier da drüben sind auch noch Plätze frei. Also wenn Leute kommen, platziert sie einmal. Das sind noch einige freie Plätze. Okay, Halleluja. Preist den Herrn. Lasst uns heute Morgen nochmal ganz, ganz besonders herzlich willkommen heißen. Jetzt eine wunderbare, mächtige Frau Gottes, die Gott extrem transformiert hat. Weißt du, warum lehrt Katie Sousa so viel über Transformation der Seele? Schau, weil sie selber so stark transformiert worden ist. Amen. Halleluja. Jahrelang im Gefängnis gewesen, kriminelle Karriere gehabt, dann von Jesus radikal erwischt, radikal verwandelt, radikal verändert, seit 20 Jahren on fire für Jesus. Sie rennt, um die ganze Welt in diese Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes hineinzuführen. Also, lassen Sie ganz herzlich willkommen heißen, hier in unserer Mitte noch einmal, Katie Sousa. Halleluja. Come on. Halleluja. Good morning. Guten Morgen. How are you today? Wie geht's euch? Okay, we're not going to waste any time. You ready? Also, wir werden jetzt keine Zeit verschwenden. Seid ihr bereit? Let's get right down to business. Jetzt fangen wir direkt an. Okay, this morning we're going to talk about your soul. Heute Morgen wollen wir über deine Seele reden. Okay. The prosperity of soul. Der Wohlstand deiner Seele. Causes you. Bewirkt. To prosper financially. Dass du auch Wohlstand in deinen Finanzen hast. Prosper in your relationships. Und in deinen Beziehungen. In your businesses. In deinem Geschäft. Causes you to prosper in your health. Und in deiner Gesundheit. Your physical health. Deiner physischen Gesundheit. When you're well in here. Wenn du hier gesund bist oder the rest of your life is going to line up. Dann wird das sich auch auf den Rest deines Lebens auswirken. If you're having financial issues right now. Wenn du finanzielle Probleme hast zurzeit, dann liegt das vielleicht auch daran, dass deine Seele verletzt ist. If you're having relationship issues, wenn du Beziehungsprobleme hast, it's because something happened to you, dann ist das, weil etwas dir passiert ist, you, das dich verletzt hat. And now you're speaking und jetzt sprichst du to your spouse, zu deinem Ehepartner out of the pain in your soul. Aus dem Schmerz in deiner Seele. If you have a health issue, wenn du ein Gesundheitsproblem hast, something going on in your body, etwas, das in deinem Körper vor sich geht, it's usually connected, dann ist das normalerweise verbunden to an area in your soul that was wounded, zu einem Gebiet in deiner Seele, wo Verletzung war, through some kind of a trauma or incident, durch ein Trauma oder irgendeinen Vorfall, a difficulty, eine Schwierigkeit, an abuse, Missbrauch, a molestation, Misshandlung, a difficult trial, oder ein Gerichtsprozess, der schwer war. Ein Unfall. A traumatic incident. Ein traumatisches Erlebnis. All those things have the ability to wound you. All diese Dinge können dich verletzen. We're three-part beings. Wir sind dreifaltige Wesen. Body, soul and spirit. Körper, Seele und Geist. When you're born again in Jesus Christ, wenn du in Jesus neu geboren bist, your spirit is instantly perfected. Dann ist dein Geist sofort perfekt. Right now inside you, jetzt in dir drin, you have Christ in you, the hope of glory. Hast du Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. You have the Holy Spirit. Du hast den Heiligen Geist. So there's nothing wrong with your born again spirit man. Also da ist nichts falsch mit deinem neugeborenen Geistmenschen. It's perfect. Der ist perfekt. But your soul, aber deine Seele, which is your mind, your will and your emotions, das ist dein Verstand, dein Wille und deine Gefühle, can get wounded. Die können verletzt sein. By all the things I just talked about, über all die Dinge, die ich gerade geredet habe. And much more. Und noch viel mehr. Abandonment. Verlassen sein. Rejection. Ablehnung. Loneliness. Einsamkeit. Offense. Anstoß. Bitterness. Bitterheit. Anger. Wut. Those things can wound you. Diese Dinge können dich verletzen. And when you're wounded, und wenn du verletzt bist, you'll get sick. Dann wirst du krank. You'll be tired. Dann wirst du müde. You'll get worn out. Dann bist du ausgelaugt. You'll get arthritis. Dann kriegst du Arthritis. You'll get cancer. Du kriegst Krebs. You get disease. Du kriegst Krankheiten. You get angry. Du wirst wütend. You get frustrated. Du wirst frustriert. It all comes from the soul man. Das kommt alles aus dem Seelenmenschen. Okay. This morning we need to get healed. Und die heute Morgen müssen wir geheilt werden. Okay. Amen. How do we get healed? Wie werden wir geheilt? Number one. Erstens. If we're sinning, wenn wir sünden, we need to repent. Dann müssen wir Buße tun. If you're thinking wrong thoughts, wenn du die falschen Gedanken denkst, you need to put the blood on it. Dann musst du das unter das Blut bringen. The Bible says that the blood washes our consciousness. Die Bibel sagt, dass das Blut unser Bewusstsein reinigt works. Von toten Werken. If you're thinking resentful thoughts against someone, wenn du ablehnende Gedanken gegenüber jemandem denkst, offended thoughts, oder Anstoß an jemanden bitter hast, thoughts, bittere Gedanken hast, angry thoughts, wütende Gedanken, or even if you're letting yourself think, I'm so lonely, oder selbst wenn du dich denken lässt, I'm ich bin so einsam, ich bin so depressiv, I'm so anxious, ich bin so angsterfüllt. You need to repent of those thoughts. Dann musst du von diesen Gedanken Buße those tun. Are not God's thoughts. Das sind nicht Gottes Gedanken. The more you meditate on those kinds of negative thoughts, je mehr du über diese negativen Gedanken nachdenkst, the more you're going to engrave a wound inside your soul, umso mehr wirst du eine Wunde in deiner Seele aufreißen. And then you're not going to prosper. Und dann wirst du keinen Wohlstand you're not bekommen. Be in health, dann wird es dir nicht even gut as gehen. Your soul prospers. Obwohl deine Seele so gut gehen that's soll. 3 John, by the way. Und das ist in 3. Johannes übrigens. We've got to start babysitting our soul. Wir müssen anfangen, unsere Seele zu babysitten. Do you understand? Versteht ihr, wie ich meine? Stop letting yourself think and feel things that do not line up with the Holy Ghost. Hör auf, dich Dinge zu fühlen und zu denken, die nicht mit dem, was der Heilige Geist sagt, in Einklang sind. Do you get my point? Versteht ihr, was ich sage? The more you do that, je mehr du das tust, the more your physical body is going to respond negatively by getting sick. Umso mehr wird auch dein Körper darauf reagieren, negativ und krank werden. Do you understand what I'm saying to you? Versteht ihr, was ich euch sagen möchte? We have to get healed and we have the power to get healed anytime we want. Wir müssen geheilt werden und wir haben die Kraft, geheilt zu werden jederzeit. We have the Holy Ghost in us. Wir haben den Heiligen Geist in uns. The Bible says, die Bibel sagt in Acts 1:8, in Apostelgeschichte 1, Vers 8, that you will receive power, dass ihr Kraft empfangen werdet, when the Holy Spirit comes upon you. Wenn der Heilige Geist auf euch kommt. What does that mean? Was bedeutet das? The Holy Spirit is not power. Der Heilige Geist ist nicht Kraft. He's a person. Er ist eine Person. He's a third person of the Trinity. Er ist die dritte Person der Dreifaltigkeit. He wants to have relationship with you. Er möchte eine Beziehung zu dir haben. When the Holy Ghost came inside of you, und als der Heilige Geist in dich gekommen ist, when you were born again, als du von neuem geboren wurdest, that person, diese Person, the Holy Ghost, der Heilige Geist, did not come alone, kam nicht alleine. He brought power with him. Er hat Kraft mit sich gebracht. You will receive power when the Holy Ghost comes upon you. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist kommt. Now, if you look up the meaning of that word power, also wenn ihr nachschaut, was dieses Wort Kraft bedeutet, it's the Greek word dunamis. Dann ist es das griechische Wort dunamis. Everybody say dunamis. Jeder von euch sagt dunamis. Dunamis. Dunamis. Dunamis. Dunamis. Dunamis. Dunamis. Now the meaning of that word dunamis is the power to perform miracles. Das bedeutet das Wort die Kraft Wunder zu wirken. And it means this, ready? Excellence of soul. Und es heißt auch Exzellenz in der Seele. Think about it. Denk mal darüber nach. Think about it. Denk darüber nach. Right now inside of you. Gerade jetzt in dir. You have the Holy Spirit. Hast du den Heiligen Geist. You have dunamis power. Du hast dunamis Kraft. And that dunamis power, und diese dunamis Kraft gives you the ability, gibt dir die Fähigkeit, to work miracles, Wunder zu wirken. Financial miracles, finanzielle Wunder. Relationship miracles, Wunder in deinen Beziehungen. Healing miracles, Heilungswunder. All kinds of miracles. Alle Arten von Wundern. But it also gives you the ability, aber es gibt dir auch die Fähigkeit, to make you excellent of soul. Dass es dich in der Seele exzellent macht. You got no reason why you need to be traumatized and wounded and bitter and offended. Also du hast keinen Grund, warum du traumatisiert, verletzt, bitter oder anstößig sein müsstest. You got power inside you. Du hast Kraft in dir. You got power inside you. Du hast Kraft in dir. Look, Jesus. Seht ihr Jesus? Had the Holy Spirit and dunamis power. Hatte den Heiligen Geist und dunamis Kraft. Same as you. Genau wie du. The Bible says in Acts 10:38. Die Bibel sagt in Apostelgeschichte 10 Vers 38. That Jesus went around doing good. Dass Jesus umherging und Gutes tat. Healing all who were oppressed of the devil. Und alle geheilt hat, die vom Teufel unterdrückt waren. Because God anointed him with the Holy Spirit and power. Weil Gott ihn mit dem Heiligen Geist und Kraft gesalbt hatte. The word power there is dunamis. Das Wort Kraft, das da steht, ist dunamis. It means the way Jesus worked all the miracles that you read about in the Bible. Also die Art und Weise, wie Gott all die Wunder gewirkt hat, die von denen du in der Bibel liest, was through the power of the Holy Spirit. War durch die Kraft des Heiligen Geistes. And dunamis power. Und die dunamis Kraft. Remember, dunamis means the power to perform miracles. Weil, wisst ihr, dunamis heißt die Kraft, Wunder zu wirken. But it also means excellence of soul. Aber es heißt auch Exzellenz in der Seele. So what you don't understand is. Also was ihr noch nicht versteht ist. That when Jesus walked around healing the blind and the deaf and the dumb and the crippled. Als Jesus umhergegangen ist und die Blinden und die Lahmen und so weiter geheilt hat. He wasn't just healing their physical bodies. Da hat er nicht nur ihre physischen Körper geheilt. He was releasing the Holy Spirit and dunamis power. power. Er hat den Heiligen Geist und Dunamis Kraft freigesetzt auf diesen Menschen. And because Dunamis means excellent of soul. Und weil Dunamis Exzellenz in der Seele bedeutet. That means that everybody he ministered to. Das heißt, jedem, dem er gedient hat, was not only getting healed in their body. Wurde nicht nur in seinem Körper geheilt. They were getting healed in here. Sie wurden auch in hier drin geheilt. In hier drin geheilt. That's why, and then they would prosper and be in health, even as their soul prospered. Deswegen heißt es, dass sie es ihnen gut gehen würde, wie es ihrer Seele gut geht. Jesus was in the soul healing business. Jesus war im Geschäft davon, Seelen zu heilen. And when their souls got healed, und als ihre Seelen geheilt their bodies wurden, followed suit. Haben sich ihre Körper daran angepasst. See, when your souls get healed, your body will follow suit. Also wenn deine Seele geheilt wird, dann wird dein Körper sich daran anpassen. Look, I'm 60 years old. Wenn du 60 Jahre alt bist, ich bin 60 Jahre alt. I travel the world. Ich bin über die ganze Welt gereist. I can run a 7 minute mile. Ich, sorry? 7 minute mile. Running? Ich bin eine Meile in 7 Minuten gerannt. 7 minutes. In 7 Minuten. 7 minutes at 60. Und das mit 60. You know why? Wisst ihr warum? Because I'm excellent of soul. Weil ich exzellent in meiner Seele bin. And when you're excellent of soul, und wenn du exzellent in deiner Seele bist, your body follows suit. Dann passt sich dein Körper daran an. Do you understand what I'm trying to say to you? Versteht ihr, was ich euch sagen möchte? We have to get healed in here. Wir müssen hier geheilt werden. Look at the woman with the issue of blood in the Bible. Schaut euch die Frau mit dem Blutfluss in der Bibel an. Do you remember her? Erinnert ihr euch an sie? She went through a lot of trauma. Sie ist durch sehr viel Trauma gegangen. A lot of trauma. Sehr viel Trauma. 12 years. 12 Jahre. Bleeding out. Blutfluss. Going to the doctors. Zum Doktor gegangen. Said she spent all she had to get better. Sie hat alles, was sie hatte, ausgegeben, um besser, um gesund zu werden. Said she never got better, she got worse. Und es wurde nie besser, es wurde eher schlimmer. She suffered under their hands. Sie hat unter ihren Händen gelitten. If you were bleeding, you were considered unclean. Wenn du Blutfluss hattest, dann warst du als unrein. Publicly shamed. Das heißt, du wurdest öffentlich geschämt. Does that sound like a lot of trauma? Denke nicht, dass es viel Trauma. I'm an American. You gotta feed me some affirmation here. Ich bin Amerikaner, ihr müsst mir ein bisschen was zurückgeben. Does that sound like a lot of trauma? Klingt das nach viel Trauma? It was. Es war so. You know how she got healed? Wisst ihr, wie sie geheilt wurde? She pushed her way through the crowd. Sie hat sich durch die Menge gedrückt. You gotta fight for your healing. Du musst für deine Heilung kämpfen. You gotta be on the offense, like Pastor says. Du musst, wie der Pastor gesagt hat, in die Offensive gehen. Fight through the crowd. Du musst durch die Menge kämpfen. The noise in your mind. Und durch die Geräusche in deinem Kopf. In your heart. Und dem Schmerz in deinem Herzen. And the brokenheartedness. Und dein zerbrochenes Herz. And the sadness. Und die Traurigkeit. And everything else. Und all das. You gotta push through the noise of the crowd. Du musst durch diese drücken, um zu Jesus zu kommen. And when she did, she touched the hem of his garment. Und als sie das getan hatte, hat sie die Quaste seines Gewandes berührt. And Jesus said, "I feel power left me." Und Jesus hat gesagt, ich habe gespürt, wie Kraft mich verlassen hat. Guess what that word is? Wisst ihr, was das Wort ist, das da steht? Dunamis. Everybody Dunamis. Say it. Jeder sagt es. Dunamis. Dunamis, say it. Dunamis, sagt es. Dunamis, say it. Dunamis, sagt es. Dunamis, say it. Dunamis. And it means what? Excellence of soul. Und was heißt es? Exzellenz in der Seele. Say excellence of soul. Sag Exzellenz in der Seele. Say excellence of soul. Sag Exzellenz in der Seele. So she pushed her way through the crowd. Also sie hat sich durch die Menge gedrückt. She touched the hem of his garment. Hat die Quaste seines Gewandes berührt. Dunamis power was released. Dunamis Kraft wurde freigesetzt. Dunamis not only performs a miracle, but it makes you excellent of soul. Dynamis Kraft bewirkt nicht nur das Wunder, sondern es macht sich exzellent in der Seele. The Bible says she felt the blood dry up at the source. Und die Bibel sagt, dass sie gespürt hat, wie das Blut an der Quelle sich aufgehört hat zu kommen. She got a physical healing. Also sie hat physische Heilung bekommen. Because she also became excellent of soul. Weil sie auch Exzellenz in ihrer Seele bekam. When you become excellent of soul, wenn du exzellent in deiner Seele then you're wirst, prospered and brought into health, even as your soul prospers. Dann wird es dir in allem gut gehen, wie es auch deiner Seele gut geht. She was brought into health because her soul got healed. Sie kam in Gesundheit, weil ihre Seele geheilt wurde. Do you get what I'm saying to you? Versteht ihr, was ich euch sagen möchte? This is real. Das ist wirklich so. This is real. Das ist wirklich so. This is real. Das ist look, echt. Look, I used to rob people. Ich habe früher Leute ausgeraubt. Strong-arm people. Ich habe sie hintergangen. Run from the police. Bin von der Polizei davon gelaufen. I did collections. Ich habe Dinge gesammelt. When people didn't pay their drug debt, I went and got the money. Also wenn Leute ihr Drogengeld nicht bezahlt haben, dann bin ich gekommen und habe das Geld eingesammelt. I pull a pistol on them, kick down the front door. Ich habe die Pistole rausgezückt That's right. und hab die Tür eingetreten. I was so. A terrorist. Ich war ein Terrorist. Hamas. Hamas. American Hamas. Amerikanische Hamas. I'm telling you, all that stuff wounded me. Ich sage euch, das hat mich alles It verletzt. Made me a mess in here. Es hat, da, ich I war ein Chaos angry. In meinem Herzen. Ich war wütend. I was bitter. Ich war bitter. Oh, I was violent. Ich war gewalttätig. It's like, put 'em up. I want to fight. Come on. Ich war immer bereit für einen Kampf. I had to get healed of all of that. Und ich musste von all dem geheilt werden. And become excellent in soul. Und musste exzellent werden in meiner Seele. So that I can do what I do today. Damit ich das tun kann, was ich heute tue. God's got a call for you. Gott hat eine Berufung für dich. But if you don't get healed, you're not going to make it. Aber wenn du nicht geheilt wirst, dann kannst du dir nicht helfen. Did you hear what I said? Hast du gehört, was ich gesagt habe? I said, if you don't get healed, you're not going to make it. Wenn du nicht geheilt wirst, dann schaffst du es nicht. If you don't get healed in here, you're not going to get well. You're not going to get healed in your body. Wenn du nicht da drin geheilt wirst, dann wird es dir nicht gut gehen. Dann wirst du auch in deinem Körper nicht geheilt. If you don't get healed in here, you're not going to prosper. Wenn du hier drin nicht geheilt wirst, dann wirst du keinen Wohlstand haben. That's in your business. That's financially. Das ist in deinem Geschäft. Das ist auch finanziell. You must get healed. You must become excellent of soul. Du musst geheilt werden. Du musst exzellent werden in deiner Seele. I want you to lay your hand on your belly. Ich möchte, dass ihr eure Hände auf eurem Bauch legt. This is where the Holy Spirit is. In Das ist, wo der Heilige Geist ist, hier drin. Dynamis Power is in here. Dynamis Kraft ist hier drin. I want you to think about what trauma have you been through. Ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt, durch welche Trauma ihr gegangen seid. How are you like the woman with the issue of blood? Wo seid ihr vielleicht wie die Frau mit dem Blutfluss? What kind of suffering have you had to endure? Welche Leiden müsstet ihr durchstehen? Have people ridiculed you? Haben Leute sich über dich lustig gemacht? Used you? Dich benutzt? Abused you, dich missbraucht, talked about you, schlecht über dich geredet, hurt your feelings, deine Gefühle verletzt. Were you abused as a child? Wurdest du als Kind missbraucht? As an adult, have you gone through difficult times? Oder als Erwachsener bist du durch schwierige Zeiten gegangen? Have you had a family member die? Ist ein Familienmitglied von dir gestorben? Even though you prayed your butt off. Obwohl du gebetet hast. Obwohl du gebetet hast, ja. Somebody at work give you trouble. Oder jemand hat dir Probleme bereitet. Your boss. Dein Chef. Have you been wounded by another church? Wurdest du von einer anderen Gemeinde verletzt? And you've never forgiven. Und du hast denen nie vergeben. You're still holding on to the pain. Du hältst immer noch den Schmerz fest. What is the thing that you've had to live through? Was ist das, was du durchleben musst? We've got to get healed of the effects of that thing. Wir müssen von den Auswirkungen davon geheilt werden. Were you sexually molested? Wurdest du vielleicht sexuell missbraucht? Oh, belästigt. I'm just being real. Ich bin hier einfach nur echt. What have you been through? Durch was seid ihr gegangen? You probably have a whole list. Vielleicht hast du sogar eine ganze Liste. We've got to get healed of the effects of that trauma. Wir müssen von den Auswirkungen dieser Traumata geheilt werden. Put your hand on your belly. Leg deine Hand auf deinen Bauch. Put your hand on your other hand on your heart. Leg die andere Hand auf dein Herz. Close your eyes. Schließ deine Augen. Picture the truth. Stell dir die Wahrheit vor. Who lives in you? Wer lebt in dir? The Holy Spirit. Der Heilige Geist. He didn't come alone. Er ist nicht alleine gekommen. He brought dynamis power with him. Er hat dynamis Kraft mit sich gebracht. He releases rivers of living water. Er setzt Ströme lebendigen Wassers frei. Out from your innermost being. Aus deinem Innersten. Into your mind to heal you. In deinen Verstand, um dich zu heilen. To heal you of those horrifying memories. Um dich von diesen schlimmen Erinnerungen zu heilen. To heal you of the things you're still holding on to. Dich von den Dingen, an denen du immer noch festhältst, zu heilen. The thoughts that torment you. Und den Gedanken, die dich quälen. Right now, picture the Holy Spirit. Stell dir jetzt vor, wie der Heilige Geist flooding into your mind. deinen Verstand flutet. With rivers of living dunamis water. Mit Strömen von lebendigem Dynamiswasser. To erase. Um auszulöschen and heal und zu heilen those tormenting thoughts, diese quälenden Gedanken, those thoughts of being offended at somebody, diese Gedanken des Anstoßes, the thoughts of being bitter at somebody, die Gedanken der Bitterkeit, the thoughts about how you're no good, die Gedanken, dass du nicht gut genug bist and that nobody loves you, und dass niemand dich liebt. And that you've been the thoughts of your rejections and the abandonments you suffered. Die Gedanken der Ablehnung und des Verlassenseins, die du durchleiden musstest. The thoughts of the car accident you were in. Die Gedanken an den Autounfall, in dem du warst. Or that past sickness that you suffered from. Oder diese Krankheit, an der du gelitten hast. The thoughts of being in the hospital with your loved one. Die Gedanken daran, wie du im Krankenhaus warst mit deinen Geliebten. And watching them die. Und zuschauen musstest, wie sie sterben. The thoughts of what's going on at work. Die Gedanken daran, was in der Arbeit vor sich geht. Where you feel like you're not appreciated. Wo du dich fühlst, als würdest du nicht gewertschätzt werden. And where you're angry at your coworkers. Und wo du wütend auf deine Mitarbeiter bist. The thoughts. Die Gedanken, of what that church did to you. Was diese Gemeinde zu dir getan hat. What that pastor said to you. Was dieser Pastor dir angetan hat. You're replaying those words in your mind. Du wiederholst diese Worte in deinem Verstand. Let them go right now. Lass sie jetzt gehen. Forgive that person in your heart right now. Vergib diesen Menschen in deinem Herzen jetzt. Let the Holy Spirit and dynamis power. Lass die Heilige Geist dynamis Kraft flow into your mind. In deinen Verstand fließen. To remove. Um auszulöschen. All the painful memories. All die schmerzhaften Erinnerungen, you've suffered your whole life. Die du dein ganzes Leben lang erleiden musstest. Let the Holy Spirit bring up those things. Lass den Heiligen Geist diese Dinge right hochbringen, gerade jetzt. Thank you, Holy Spirit. Danke, Heiliger Geist. Holy Spirit, Heiliger Geist, show them, zeig ihnen, what are they still holding on to? An was sie noch festhalten. What pain, welchen Schmerz, is still in their heart? Welcher Schmerz ist immer noch in ihrem Herzen? What memories, welche Erinnerungen, are imprinted on their mind, sind in ihrem Verstand eingedruckt. Holy Spirit, Heiliger Geist, flow outward, fließ nach draußen, from their innermost being right now, aus ihrem Innersten gerade jetzt, into every pocket, in jeden Bereich, of grief, von Trauer, of agony, von Qual, of regret, von Reue oder Bereuen. Of offense. Von Anstoß. Right now, Holy Spirit. Gerade jetzt, Heiliger Geist. Fill their minds. Fülle ihren Verstand. With your presence. Mit deiner Gegenwart. With your dynamis power. Mit deiner Dynamiskraft. Make their minds excellent. Mach ihren Verstand exzellent. That they'll think excellent thoughts. Dass sie exzellente Gedanken denken. They'll have excellent memories. Dass sie exzellente Erinnerungen haben. They'll reason with excellence. Dass sie in Exzellenz denken. Heal every wound. Heile jede Wunde. Inside their souls. In ihren Herzen. That are controlling their thoughts. Die ihre Gedanken kontrollieren. Controlling the way they think. Die Art, wie sie denken, kontrollieren. Controlling the way they respond. Die Art, wie sie darauf antworten, kontrollieren. See, now stay right there. Keep your eyes closed. Also bleibt einfach da und haltet eure Augen geschlossen. See, these wounds are controlling the way you think. Diese Wunden kontrollieren die Art und Weise, wie du denkst. They're controlling the way you talk to people. Sie kontrollieren die Art, wie du zu Menschen redest. The Bible says, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Die Bibel sagt, aus dem, was im Herzen ist, geht der Mund über. Wenn dein Herz gebrochen ist and wounded, und verwundet, you're gonna speak out of that pain. Dann wirst du aus diesem Schmerz heraus sprechen. No wonder you have conflict with people. Kein Wunder, dass du Streit mit Leuten hast. Because you're wounded and so are they. Weil du bist verwundet und sie auch. Focus on your heart right now. Say, heal my heart, God. Fokussiere dich auf dein Herz und sag, heile mein Herz, Gott. My children don't talk to me. Meine Kinder reden nicht zu mir. My family is horrible to me. Meine Familie ist ganz schlimm zu mir. Heal my brokenness in my heart. Heile die Zerbrochenheit in Holy meinem Herzen. Spirit, Heiliger Geist. Through your dynamis power. Durch deine Dynamiskraft. Bring my heart together. Bring mein Herz zusammen. In wholeness. In Ganzheit. Right now, thank you, Jesus. Gerade jetzt, danke, Jesus. Yes. Right now, Holy Spirit. Gerade jetzt, Heiliger Geist. Thank you for hovering over every person. Danke, dass du jetzt über jedem schwebst. Thank you for filling them where the deep pain is. Danke, dass du sie da fühlst, wo der Schmerz ist. Where the betrayal, who has betrayed you? Wer hat dich verraten? Forgive them right now. Vergib ihnen gerade jetzt. Because they're wounded. Weil sie sind verwundet. That's why they did it to you. Und deswegen haben sie dir das angetan. They betrayed you. Sie haben dich verraten. Und they treated you harshly. Sie haben dich schlimm behandelt. They talked about you. Sie haben über dich geredet. They used you. Sie haben dich benutzt. They hurt your feelings. Sie haben deine Gefühle verletzt. Because they were wounded. Weil sie selber verletzt now sind. Now you get healed right now. Und jetzt wirst du geheilt. And then you can pray for them to be healed. Und dann kannst du für sie beten, dass sie geheilt werden. And your relationship will explode and blossom. Und deine Beziehung wird explodieren und sie wird aufgehen. Forgive them right now. Vergib ihnen jetzt. And receive the power flowing into your heart. Und empfang die Kraft, die in dein Herz fließt. To heal all the pain from your family. Um all den Schmerz deiner Familie from zu heilen. Your marriage. Von deiner Ehe. Right now your spouse gerade jetzt dein Ehepartner treating you badly behandelt dich schlecht because they're wounded weil sie verletzt sind and they've wounded you now und jetzt haben sie dich verletzt forgive them vergib ihnen and say Holy Spirit heal Heiliger Geist heile mich of every word von jedem Wort that my spouse said to me dass mein Ehepartner mir gesagt that caused me pain. Hat, der das Schmerz bei mir bewirkt hat. I forgive them. Ich vergib ihm. And I receive. Und ich empfange. Your excellence of soul healing power. Deine Exzellenz in der Seele und Heilungskraft. Now gently pray in tongues and let the Holy Spirit's living water fill your heart. Und jetzt bete sanft in Zungen und lass das heilende Wasser des Heiligen Geistes dein Herz erfüllen. The rivers are flowing as you pray. Die Ströme fließen, während du betest. Right into your heart, to your direkt mind, in dein Herz, in dein Verstand. Into your emotions. In deine Gefühle. Keep praying to God. Bete einfach weiter. Let the Holy Spirit comfort you. Lass den Heiligen Geist dich trösten. He's the comforter. Er ist der Tröster. He's bringing peace, wholeness and comfort. Er bringt Frieden, Ganzheit und to your heart. Trost in dein Herz. Every trauma you've been through, let the Holy Spirit minister to it. Jedes Trauma, durch das du gegangen bist, lass den Heiligen Geist dir dienen. Are you still traumatized by COVID? Vielleicht bist du noch traumatisiert von Covid. Still traumatized by an accident. Oder noch traumatisiert von einem Unfall. Still traumatized by the surgeries and the doctors. Oder durch Operationen von Ärzten. Still traumatized by a friendship gone bad. Oder traumatisiert von einer Freundschaft, die sich schlecht entwickelt hat. Still traumatized by your children. Oder traumatisiert von deinen Kindern. Pray right now. Keep praying. Bete so. As you do, the Holy Spirit's flowing to make you excellent of soul. Während du das tust, fließt der Heilige Geist, um dich exzellent in der Seele zu machen. Focus on seeing the rivers of living water flowing out of your spirit man into your soul. Fokussiere dich darauf, die Ströme lebendigen Wasser fließen aus deinem, wie sie aus deinem Geist in deine Seele fließen. They're going into your emotions. Sie gehen in deine Gefühle. To heal your emotions. Um deine Gefühle zu heilen. It's going into your heart. Es geht in dein Herz. To heal your broken heart. Um dein zerbrochenes Herz zu heilen. It's going into your mind. Und es geht in deinen Verstand. To break off the torment in your mind. Um die Qualen in deinem Verstand zu brechen. To remove the offense and the bitterness. Um den Anstoß und die Bitterkeit auszulöschen. Keep praying. Bete weiter. It stimulates the flow of the river. Es stimuliert den Fluss des dieser Ströme. Some of you are having water drainings out of your eyes and your nose. If that's you, just raise your hand. Let's see who's having their eyes watering and their nose running. That means you're getting healed. That's a supernatural sign. See now how many people raise their hands? Raise your hands again. See how many people raise their hands? Because it's happening right now. You're having a miracle right now. You're being healed right now as you pray. And the Holy Spirit is flowing. That's a supernatural sign that you're being healed. Es ist ein übernatürliches Zeichen, dass du geheilt wirst. Your nose will run, your eyes will water, you'll yawn. Deine Nase wird laufen, deine Augen werden. You might feel nauseous. Oder du gähnst, oder du wirst. Right, you'll feel electricity. Oder du fühlst Elektrizität. The Holy Spirit. Weil der Heilige Geist is releasing dynamis power to heal you. Setzt die Dynamiskraft frei, um dich zu heilen. The pain is coming out. Der Schmerz verschwindet. The trauma is leaving. Das Trauma verlässt dich. The demons are leaving. Die Dämonen verlassen dich. The oppression is leaving. Die Unterdrückung verlässt dich. The depression is leaving. Die Depression verlässt dich. Stirred up a little bit more. Shatiki ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba This is all about you getting ministry right now. You're close to the next level breakthrough. You're starting to shake it off. You're starting to shake off that depression and that oppression. You're starting to shake it off. You're shaking it off, yeah. You're not going to let it control you anymore. It's coming off of your mind, your thoughts. It's coming off of your emotions. Right now, it's coming off. It's coming off. It's coming off of your physical body. It's coming off of your finances and your marriage. Now lay hands on each other and pray fierce in tongues. Come on. Jetzt legt euch gegenseitig die Hände auf und betet in Zungen. Betet aktiv in Zungen. Come on, shake it, lay hands on each other. Legt euch die Hände auf. Shook it in my mama, Kore mama shige mama mama me shige male mo mama. Tuni ne maka shige male mo shige male mo le mos. Shuke na me kale mo suko tu kama shige ma. Ole mama mama shige ni mo kama mama shige mi ni ma. Kuga male mo shige ni male mo ole mo shige mi ni ma. Tuke ni me shige male mo ale mo shige ni ma. Ama mama shige male mama shige male mo. Kene maka le mo suka le mo shige ne. O male mo suki ni mo ale mo suki ni ma. O ba male mo suki mi ni mo ole mo suki ni ma. Shuka male mo ole mo suka le male mo. Ole mo suki le mo le mo le mo le mo. Ole mo suki male mo ole mo suki male mo. Ole mo suki le mo le mo le mo le mo le mo. Ole mo suki male mo le mo suki male mo. Ole mo suki le mo tele mo suki male mo. Okay mama suki male mo le mo suki le mo. Ole mo kale mo suki le male mo suki le ma. Ole makabe makabe makabe makabe makabe makabe makabe makabe makabe makabe shakame makame makabe makabe makabe shakame baba shakamakame makabe makabe makabe shakame kama pokabe makabe makabe makabe makabe shakame makabe makabe makabe makabe shukema makabe makabe makabe makabe makabe makabe. Here comes the deliverance. Shakabe, makabe, babe. Demons come out right now. Trauma come out. Trauma come out. Witchcraft come out. Hexerei raus. Right now. Witchcraft come out. Hexerei raus. Right now. Trauma come out. Traumas raus. Idolatry come out. Come out. Götzendienst raus. Come out. Come out. I lose you. I loose you. Ich oppression, come out. Ich löse dich. Fear, come out. Furcht, raus. Doubt, come out. Zweifel, raus. Right now. Gerade jetzt. In the name of Jesus. Im Namen Jesus. Right now. Jetzt. Anxiety, come out. Angst, raus. Right now. Rejection, come out. Ablehnung, raus. Abandonment, come out. Verlassen sein, raus. Right now. In jetzt. The name of Jesus. Im Namen Jesus. Right now. Jetzt. Right now. Jetzt. Disease, come out. Sickness, Krankheit, come raus. Out. Spirit of infirmity, come out. Come out. Raus. Come out. Raus. Come out. Come out. Raus. Come out. Raus. Come out. Come out. Raus. Come out. Raus. Come out. Raus. Come out. Come out. Come out. Raus. Come out. Delay, spirit of delay, come out. Der Geist der spirit of delay, raus. Come out. Der Geist des Verzugs, spirit raus. Of delay, come out. Der Geist des Verzugs, raus. Abuse, come out. Missbrauch, raus. Abuse, come out. Missbrauch, komm raus. Molestation, come out. Belästigung, raus. Come out. Raus. Molestation and abuse, come out. Missbrauch und Misshandlung, raus. Now, come out. Jetzt im now come out. Jetzt raus. Now come out. Jetzt now raus. Come out. Now come out. Jetzt raus. Now come out. Jetzt now raus. Come out. Now come out. Jetzt raus. Come out. Raus. Come out. Raus. Schau. Schau. Schau. Ruf. Schau. Schrei. Trauma come out. Trauma raus. Trauma come out. Trauma raus. Trauma come out. Trauma raus. Trauma come out. Trauma raus. Come out. Raus. Shava. Shavaye. Shavaye. Shavaye. Shavaye. Broken heartedness come out. So. Come out in the name of Jesus now. Raus in den Namen Jesus. Come out in the name of Jesus now. Raus im Namen Jesus. Come out witchcraft. Come Hexerei out witchcraft. Hexerei come raus. Out witchcraft. Hexerei come raus. Out witchcraft. Raus mit Hexerei. Come out. Raus. Set out. Raus. Out. Out. Raus. Out. Raus. Dieser Geist, der dich quält. I judge every spirit that's tormenting you. Ich verurteile jeden Geist, der dich quält. I cast them to hell. Ich schick's in die Hölle. I cast them to hell. Ich schick's in die Hölle. I cast them to hell. Ich schick's in die Hölle. Get out. Raus. Get out. Raus. Get out. Raus. What? Shias. Is that a German word? No. Oh, I'm good. I'm glad. Soul to come together as one. I command your fragmented soul come together as one. Ich befehle den gebrochenen Seelen zusammenkommen als eins. The Bible says thou shall not leave thy soul in hell. Die Bibel sagt, du sollst deine Seele nicht in der Hölle lassen. I judge hell for taking a hold of your soul. Ich verurteile die Hölle dafür, dass sie deine Seele ergreifen Jesus wollte. Said we will not leave one fragment behind. Jesus wird nicht einen Teil von dir zurücklassen. I command every fragment to come together. Ich bitte, befehle, dass jeder Teil zusammenkommt. Every brokenness to come together in wholeness. Jede Zerbrochenheit, dass sie zusammenkommt in Ganzheit. In the name of Jesus. Im Namen Jesus. Now. Jetzt. Now. Jetzt. Now. Jetzt. Now. Jetzt. Now. Jetzt. Now. Jetzt. Now. Jetzt. Now. Jetzt. Now. Jetzt. Now. Jetzt. Now. Jetzt. Now. Jetzt. Now. Jetzt. Now in the Holy Ghost. Jetzt im Heiligen Geist. Now in the Holy Ghost. Jetzt im Heiligen Geist. Now in the Holy Ghost. Jetzt im Heiligen Geist. Now in the Holy Ghost. Jetzt im Heiligen Geist. Receive the infilling of the Holy Spirit. Empfang die Füllung des Heiligen Geistes. Receive the new infilling now of the Holy Ghost. Empfang die neue Füllung mit dem Heiligen Geist. The angels are here. Die Engel sind hier. They're singing with you. Die singen mit euch. Ah. Now I command every crippling spirit to come out of your body now. Jetzt binde ich, dass jeder Geist, der dich zurückhält, aus deinem Körper rauskommt. I command cancer to come out of your body now. Ich befehle, dass Krebs aus deinem Körper kommt. I command pain come out of the body now. Ich befehle, dass Schmerz jetzt deinen Körper verlässt. Jetzt. Pain you let go. Schmerz verlass sie. Spirit of sickness, let go. Geist der Krankheit, geh raus. Spirit of infirmity, let go. Infirmity. Geist der Schwäche, raus. Now. Jetzt. I command your body be healed. Ich befehle, dass dein Körper geheilt ist. I command life to flow into your cells. Ich befehle, dass Leben in deine Zellen and your muscles und in deine Muskeln, and your organs in deine Organe, and your eyes in deine Augen, and your ears in deine Ohren, and your throat in deine and your joints in deine Gelenke, and your knees in deine Knie, and your hips in deine Hüften, and your spine in deine Wirbelsäule, and your neck in deinen Nacken. I command hair to grow. Ich befehle, dass Haare wachsen. I command weight loss. Ich befehle Gewichtsverlust. I command joy and peace. Ich befehle Freude und Frieden. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Wen von euch hat irgendetwas verlassen? Hallelujah. Hallelujah. Lass mich mal sehen. Wen von euch hat etwas in der Seele, was in der Seele gesessen hat, es hat dich verlassen, es gespürt, es hat dich verlassen. Streck mal deine Hand aus. Wow, Halleluja. Geben wir mal Jesus die Ehre. Halleluja. Das sind 85%. Halleluja. Halleluja. Wer von euch hat gespürt, dass ihn gerade jetzt Schmerzen oder Krankheitssymptome in irgendeiner Weise verlassen haben? Streck mal deine Hand hoch. Halleluja, da, da, dahin, da, überall. Halleluja, danke Jesus, da oben auch. Danke Jesus, da. Halleluja, geben wir mal Jesus die Ehre. Halleluja, danke Jesus. Wie viele von euch spüren die Gegenwart Gottes? Also wie heißt es in 1. Korinther 10? Vers 1, das heißt, wie es damals war in der Wüste, wo sie alle unter der Wolke waren. Streck nochmal deine Hände aus. Wir sind alle unter der Wolke. Halleluja. Wir trinken von dem gleichen Felsen, von dem sie getrunken haben, denn der Fels war der Christus, heißt es. Vers 4. Die gleiche Wolke, der gleiche Fels. Oh, wir danken dir, Jesus. Wir danken dir, Jesus. Ah, komm, trink noch mal einen Moment. Trink noch mal einen Moment. Oh, Jesus. Yes, Lord. Vor seinem Angesicht ist Freude in Fülle. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Dieselbe Wolke, derselbe Fels, von dem wir trinken. Halleluja. Wonderful. Wir sind unter der Wolke. Sag zu deinem Nachbarn, wir sind unter der Wolke. Und jetzt sag noch was zu deinem Nachbarn. Und jetzt darfst du noch großzügig geben unter der Wolke. Weil was du säst, das wirst du ernten. Halleluja. Einen fröhlichen Geber liebt Gott. Amen. Und er sagt zu deinem Nachbarn, und er wird dir in allem, alle Zeit, alle Genüge geben, sodass du überreich bist zu jedem guten Werk. Amen. Amen. Halleluja. Lass uns säen heute Morgen. Lass uns großzügige Geber sein und lass uns großzügige Empfänger sein. Also du stellst dich auf die Verheißung. Mit dem Maß, mit dem du misst, wird dir gemessen werden. Also, miss mit einem großzügigen Maß und Gott wird dich großzügig segnen. Halleluja. Danke, Jesus.